Er, der den Morgen anbrechen lässt. Er hat die Nacht zur Ruhe, Zeit und die Sonne und den Mond als Mittel der Berechnung gemacht. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden.